Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Ganz normaler Tag. Stell dir vor, du triffst dich mit deinen Jungs wie jeden Abend und dein ganzes Leben verändert sich von einer auf die andere Sekunde. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Der Täter kam und schoss ohne Vorwarnung, kein Wort. Er kam, um uns zu töten, weil manche von uns dunkle Haare und dunkle Augen hatten. Er schoss auf uns, weil wir Fremde waren. Was heißt eigentlich Fremde? Wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, wir kommen von hier. Und selbst wenn nicht, was macht das für einen Unterschied? Das, was in Hanau passiert ist, ist passiert, weil Rassismus in unserer Gesellschaft immer noch existiert. Das betrifft alle von uns. Rassismus tötet unsere Kinder, Eltern und Freunde. Das muss aufhören und darf nie wieder passieren. Für unsere Familie war der 19. Februar 2020 eine schwarze Nacht. Für Deutschland war diese Nacht ein schwarzer Fleck, der niemals weggeht. Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Sedat Gürbüz, Mercedes Kirpac, Willi Viorel-Porn, Fatih Saracoğlu, Ferhat Unvar. Heute ist der 19. Februar 2023 und somit ist es heute auf den Tag 3 Jahre her, seitdem ein Rechtsterrorist 9 junge Menschen ermordet hat. Die Namen dieser Menschen habt ihr gerade gehört. Ganze 20 Sekunden hat es gedauert, die Namen vorzulesen. Namen, hinter denen sich Lebensgeschichten, hinter denen sich Menschen mit Visionen, mit Träumen, mit ihnen lieben Menschen verbergen. Und wir wollen die nächste Stunde nutzen, um auf diese Menschen, um auf Hanau zu blicken, um zu schauen, was bleibt in diesen 3 Jahren, was beschäftigt die Initiative, was beschäftigt uns als solidarische Menschen und was gibt es auch für Projekte, die uns Mut machen, die aus dieser schrecklichen Tat hervorgegangen sind. In der kommenden Stunde erwarten euch verschiedene Beiträge und wir möchten beginnen mit einem Beitrag vom Radio Korax zum Thema des Anschlages. Und in dem ersten Mitschnitt des Beitrages wird es um die Tatnacht selbst gehen. Also es wird über Rassismus, über rassistische Gewalt und über Mord gesprochen. Also sucht euch gern einen lieben Menschen und achtet auf euch. Hanau beginnt am Heumarkt in der Innenstadt von Hanau. Gegen 21.50 Uhr betritt der deutsche Täter die Bar La Vautre. Dort erschießt er Karlojan Welkow, der in der Bar arbeitet. Als der Täter die Bar verlässt, erschießt er auf offener Straße Fatih Saracoglu. Im Anschluss betritt der Täter die Shisha-Bar Midnight in der Krämerstraße. Dort erschießt er Sedat Gürbüz, Inhaber des Midnight. Die Schusswaffen, mit denen der Täter Menschen ermordet, befinden sich in seinem legalen Besitz. Im Anschluss flieht der Täter vom Tatort und fährt in den Stadtteil Kesselstadt. Gegen 22 Uhr erreicht er den Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt. Er wird verfolgt von Willi Viorel Paun. Dieser versucht mit dem Auto den Täter zu verfolgen, um ihn zu stoppen. Willi Viorel Paun ruft mehrfach vergeblich den Notruf an. Auf einem Parkplatz erschießt der Täter Willi Viorel Paun. Nach Polizeiangaben erhält die Polizei gegen 21.58 Uhr Kenntnisse von den Schüssen. Einsatzkräfte treffen nach 2 Minuten am Tatort ein und versorgen die Verwundeten. Die Fahndung nach dem Täter beginnt. Gegen 22 Uhr stürmt der Täter in das Lokal Arena Bar und Café. An die Arena Bar ist ein Kiosk angeschlossen. Im Kiosk ermordet der Täter zunächst Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpatsch und Ferhat Unvar. Im Bereich der Bar ermordet er Said Nissar Hashemi und Hamza Kurtovic. Gegen kurz nach 10 erreichen weitere Notrufe die Polizei, diesmal vom Tatort in der Arena Bar. Die Einsatzkräfte treffen wenige Minuten später ein. Der Befehl lautet, sie sollen den Täter festnehmen oder erschießen. Der Täter hat den Tatort Arena Bar aber bereits verlassen. Weitere Meldungen gehen bei der Polizei ein. Darunter befinden sich auch Fehlalarme über weitere Schüsse. Gegen 22.50 Uhr gelingt es der Polizei, das Wohnhaus des Täters zu finden. Zeugen hatten den PKW des Täters beschrieben. Die Polizei hatte den PKW dann in der Nähe des Wohnhauses gefunden. Die Polizei beginnt mit Zivilpolizisten das Wohnhaus zu überprüfen. Die lokale Gruppe der Hells Angels behindert dabei die Polizeiarbeit. Die Mitglieder der Gruppe denken, dass sie von der Polizei beschattet werden würden. 6 Mitglieder der Gruppe werden festgenommen. Die Polizei berät weiter über das Vorgehen. Medien beginnen über das Attentat zu berichten. Dabei wird zumeist von einer Schießerei gesprochen. Gegen 00:30 Uhr nachts veröffentlicht das Polizeipräsidium Südosthessen eine Pressemitteilung. Dabei wird ebenfalls von einer Schießerei gesprochen. Todesfälle werden noch keine genannt, obwohl bereits mehrere der Opfer direkt am Tatort gestorben sind. Die Polizei spricht von Schwerverletzten, sie fahne noch nach dem Täter. Die Bild-Zeitung beginnt zu dieser Uhrzeit im Internet mit einer Live-Sendung. Dabei wird das Narrativ verbreitet, dass es sich um Gangkriminalität handeln könne. Ein rechtsterroristischer, rassistischer Hintergrund des Anschlags wird für unwahrscheinlich gehalten. Gegen kurz vor 1 Uhr nachts meldet das Polizeipräsidium Südosthessen eine neue Pressemitteilung. Darin werden 8 Tote des Anschlags gemeldet. Hintergründe der Tat werden keine benannt. Zu dieser Zeit wird der erste Tatort am Heumarkt großflächig abgesperrt und von der Spurensicherung untersucht. Gegen 1 Uhr nachts übernimmt das Polizeipräsidium Frankfurt die Einsatzführung. Die Ermittlungen umfassen beide Tatorte. Gegen 3 Uhr nachts gelingt es einem Sondereinsatzkommando, in die Wohnung des Täters einzudringen. Dort werden die Leichen des Täters und seiner Mutter gefunden. Der Täter hatte seine Mutter ebenfalls ermordet. Gegen 6 Uhr morgens informiert das Polizeipräsidium Südosthessen über den Fund der Leiche des Täters. Bei der Nennung der Opfer der beiden Tatorte wird von 9 Opfern gesprochen. Gegen 19:30 Uhr morgens wird bekannt, dass es ein Bekennerschreiben des Täters und ein öffentlich zugängliches Video im Internet gibt. Der Clip zeigt den Täter. Dieser teilt Verschwörungsmythen und rechte, sozialdarwinistische Ideologien. Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe teilt mit, dass sie bereits nachts die Ermittlungen übernommen habe. Damit wird deutlich, dass ein Terroranschlag nicht ausgeschlossen wird. Gegen 21:30 Uhr morgens bestätigt der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU den Terrorverdacht und legt einen rechtsterroristischen Hintergrund der Tat nahe. Nach der Tat bleiben viele Fragen offen. Viele Fragen tauchen erst durch den Untersuchungsausschuss auf. Manche Dinge kommen erst durch Recherchen der Initiative 19. Februar ans Licht. Weshalb war der Notausgang der Arena Bar verschlossen? Warum war der Notruf in der Tatnacht nicht besetzt? Wieso besaß der Täter Waffen, obwohl er bereits vor der Tat auffällig war? Welche Versäumnisse gab es im Polizeieinsatz in der Tatnacht? Welche Rolle spielt der Vater des Täters? Hätte die Tat verhindert werden können? Das war ein Beitrag von Radio Korax vom 17.02.2022. Der Beitrag trägt den Titel »Der rassistische Anschlag von Hanau«. 140 Quadratmeter gegen das Vergessen. Unter diesem Slogan wurde zur Spendenkampagne für die Gründung der Initiative 19. Februar Hanau aufgerufen. Denn erinnern heißt verändern. Das fordern Familienmitglieder, Angehörige, Freundinnen der Opfer und der Verletzten. Am 5. Mai 2020 war es soweit. Die Anlaufstelle konnte als Erinnerungs- und Aufklärungsort am Heumarkt in Hanau eingeweiht werden. Dieser Ort soll nicht nur die Namen und Gesichter der Opfer ins kollektive Gedächtnis bringen, sondern fordert Gerechtigkeit, unabhängige Aufklärung als auch Konsequenzen, vor allem bei staatlichen Institutionen ein. Es ist ein Raum, der Vertrauen und Solidarität schafft. Ein Gesprächsraum für Menschen, die tagtäglich von Rassismus betroffen sind. Darüber hinaus werden Kontakte zu Rechtsberatungen und erfahrenen Anwältinnen geschaffen. Es wird ebenfalls psychologischer Beistand, Umzugshilfe und finanzielle Unterstützung organisiert. Die Initiative veröffentlicht auch den Newsletter #SayTheirNames, für den ihr euch auf deren Homepage anmelden könnt. Wir hatten die Initiative 19. Februar Hanau um ein Interview gebeten. Leider haben wir keine Antwort erhalten. Wir hören noch einmal in den Beitrag von Radio Korax vom 17.02.2022 rein. Es spricht Nora Chikray von Response e.V., Beratung für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Der Verein bietet auch soziopsychologische Beratung an. Wir haben gesprochen mit Nora Chikray. Sie ist Beraterin bei Response e.V., der Beratung für Opfer rechter und rassistischer Gewalt mit Sitz in Frankfurt am Main. Response e.V. berät Angehörige der Opfer und Überlebende des rassistischen und rechtsterroristischen Anschlags von Hanau. Nora Chikray erklärt, warum die Beratungsarbeit bis heute anhält. Der Betroffenenkreis ist ja auch so gesehen viel größer und geht über die Angehörigen und Überlebenden hinaus. Es gibt Augenzeuginnen, Ersthelferinnen, Freundinnen von getöteten Partner und Partnerinnen. Und im Grunde ist auch eine gesamte Community betroffen, denn diese Tat war eine Botschaftstat, die sich zielgerichtet hat an eine bestimmte Gruppe von Menschen, die hier in Deutschland immer wieder als anders markiert werden. Und Hanau macht was mit Menschen, die allgemein Rassismuserfahrungen erlebt haben, weil der Anschlag wird verstanden als ein Angriff auf eine bestimmte Community und das wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl einer gesamten Community aus. Also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben dadurch auch einen anderen Bezug zum 19.02., zu dem, was in Hanau passiert ist. Response e.V. berät seit dem Anschlag die Angehörigen und Überlebenden des Anschlags. Dabei gibt es unterschiedliche Aspekte der psychosozialen Beratung. Neben der psychosozialen Beratung leistet Response auch Unterstützung bei finanziellen Schwierigkeiten. Manche der Angehörigen wurden durch den Anschlag so traumatisiert, dass sie keiner Lohnarbeit mehr nachgehen können. In diesem Fall greift das Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG. Das OEG gilt für Personen, die von einem täglichen Angriff betroffen sind. Opferentschädigungszahlungen zu beziehen, ist allerdings ein bürokratischer Aufwand. Dieser Antrag ist allerdings ein unglaublich langwieriger und bürokratischer Prozess, wo es im Grunde darum geht, eine Behörde zu vermitteln, unter welchen Schädigungsfolgen man nach dem Anschlag leidet. Und das muss man sich so vorstellen, dass Betroffene diese Anträge gestellt haben und also nach 2 Jahren kommen die ersten Bescheide, womit ihnen die Leistung zugestanden werden. Und in dieser Zeit besteht eine Versorgungslücke. Und in dieser Zeit ist dieses Bangen um Existenzsicherung ein zusätzlicher Stressfaktor zu dem Verlust, der auch so schon unglaublich belastend und furchtbar ist. Hinzu kommt, dass diese Behörden nicht unbedingt traumasensibel und auch nicht rassismussensibel arbeiten. Und das ist auch unsere Aufgabe, da die Betroffenenperspektive stark zu machen und auch zu versuchen, in die Strukturen hineinzuwirken. Und hier dran merkt man auch, dass Hilfsstrukturen zwar theoretisch da sind, aber diese ein bisschen fern von den Umständen und der Realität sind und auch nicht nach den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichtet ist. Wie Nora Chikray erklärt, sind die Aspekte der Beratungsarbeit der Angehörigen vielschichtig und komplex. Ein Teil davon bildet das Verhalten der Polizeikräfte und Behörden in den Tagen nach der Tatnacht. Es gab massive Versäumnisse im Umgang mit den Opfern und Angehörigen. Dieses Verhalten wirkte sich weiter traumatisierend auf die Betroffenen aus. Im Untersuchungsausschuss zum Anschlag wurden die Angehörigen der Opfer angehört. Dies hat Fakten ans Licht gebracht, die bis dahin von der Polizei nicht offengelegt wurden. Nora Chikray spricht darüber, wie mit den Angehörigen der Opfer im Nachgang der Tat umgegangen wurde. Angehörige und andere Betroffene, Überlebende, wurden nicht angemessen informiert. Sie wurden zeitweise auch einfach im Dunkeln gelassen. Sie durften ihre Kinder erst sehen, nachdem sie obduziert worden sind. Und allgemein die ganze Sache mit der Obduktion lässt sehr viele Fragen offen, die vor allem für die Angehörigen von immenser Wichtigkeit sind. Çetin Gültekin, Bruder von Gökhan Gültekin, hat das in seiner Anhörung auch sehr deutlich gemacht, wie für ihn die ganze Sache der Obduktion war. Er sagte, in der Tatnacht bei den Obduktionen und in den Tagen danach wurden wir wie rechtlose Objekte der staatlichen Ermittlung behandelt. Und das war wie ein zweiter Anschlag für mich. Und ich finde, das macht unglaublich sichtbar, was es heißt, dass man nach der einen Gewalterfahrung nochmal Momente von Gewalt spürt. Und das ist diese Gewalt nach der Gewalt, die Betroffene nach einem rassistischen Vorfall erleben. Und woran es an dem Tag und in den Tagen danach zusätzlich gemangelt hat, war eine gute und angemessene psychosoziale Notversorgung, die die immense Belastung der Betroffenen, die gerade einen geliebten Menschen verloren haben oder die diese Tat miterlebt haben, gut auffängt. Durch den Untersuchungsausschuss wurde ebenso thematisiert, dass es im Nachgang der Tat zu sogenannten Gefährderansprachen gekommen ist. Einige der Angehörigen der Opfer wurden von der Polizei befragt. Sie wurden unter Generalverdacht gestellt, eine Verantwortung für die Tat zu tragen. Der Vater des Täters, der selbst rassistische Inhalte verbreitete, blieb dabei unbehelligt. Im Grunde wurde die Gefahr bei den Betroffenen gesehen, bei den Angehörigen, als dass die Gefahr bei dem Vater des Täters gesehen worden ist. Das Behördenversagen wurde wiederholt von der Initiative 19. Februar thematisiert. Die Initiative hat konkrete Forderungen: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Ebenso soll ein Erinnern an die Opfer nicht nur einmal im Jahr am Jahrestag des Anschlags stattfinden. Ein weiterer Punkt ist die Sensibilität mit den Angehörigen der Opfer, die Raum für deren Trauer lassen soll. Nora Cergi von der Beratungsstelle Response e.V. erklärt die Kritik der Angehörigen der Opfer. Die Kritik an Behörden, Polizei und Justiz, also auch das wurde im Untersuchungsausschuss von den Angehörigen sehr klar benannt. Wir würden uns konkrete Veränderungen wünschen. Wir würden uns auch wünschen, dass Behörden traumasensibel und rassismussensibel arbeiten. Insgesamt wünschen wir uns auch, dass der Frage nachgegangen wird, welche gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen haben diese Tat möglich gemacht und da diese Strukturen dann nachhaltig zu ändern, sodass so etwas wie Hanau nicht noch einmal passiert. Das war Radio Korax am 17. Februar letzten Jahres im Interview mit Nora Cerqui vom Response e.V. We'll be right back. Willkommen zurück im Coloradio-Studio. Heute ist der 19. Februar 2023 und anlässlich der dreijährigen Jährung des Attentates von Hanau schauen wir in dieser Stunde auf Hanau und wir haben jetzt schon zwei Beiträge gehört von Radio Korax, wo die Hinterbliebenen und solidarische Menschen zu Wort gekommen sind. Wir wollen jetzt eigentlich nicht tiefer eingehen auf die Tat an sich und die ganze Aufarbeitung und die ganzen offenen Fragen, die ja auch in dem einen Beitrag angesprochen wurden. Aber wir können da auf jeden Fall nochmal den Spotify-Podcast empfehlen. Der heißt einfach als Zahl geschrieben 1902-2020 und umfasst mittlerweile 6 Episoden und 3 Zusatzepisoden. Und ja, da wird einfach sehr, sehr umfangreich berichtet über die ganze Aufarbeitung und die ganzen Skandale und offenen Fragen und auch der jetzt in dem Beitrag angesprochene Umgang mit den Hinterbliebenen. Wir wollen jetzt im Rest der Zeit nochmal auf die Bildungsinitiative Ferhat Unvar schauen und noch auf ein anderes Projekt, was Schülerinnen entwickelt haben. Und die Bildungsinitiative war für mich auch einfach so ein Beispiel, was total Mut macht. Die Initiative 19. Februar hat auf ihrem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, wo Serpil Temiz-Unvar spricht und was mich einfach sehr bewegt hat und ich das total erstaunlich fand, wie viel Kraft diese Frau hat. Sie sagt in dem Interview unter anderem, die rassistischen Erfahrungen, die Ferhat im Alltag und vor allem auch in der Schule gemacht haben unser Verhältnis beeinflusst. Wir haben oft deswegen gestritten und ich habe mich oft hilflos gefühlt. Und ich bin sicher, Ferhat auch. Leider gab es niemanden, der uns helfen konnte. Und Serpil hat nach dem Tod ihres Sohnes eine Bildungsinitiative gegründet. Und auch hier haben wir einen fremdproduzierten Schnipsel, den wir gern mit euch teilen wollen. Der ist aus dem Podcast Kleine Pause. Und der wurde am 18. Dezember 2021 aufgenommen. Und in dem Podcast, aus dem ihr jetzt einen Ausschnitt hört, spricht Ali Yildirim über die Bildungsinitiative. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Ali Yildirim. Ich bin in Hanau geboren und aufgewachsen und habe auch mein bisheriges Leben hier in Hanau gelebt. Ich bin ein Kindheitsfreund von Ferhat Unvar, der am 19. Februar 2020 durch einen rechtsterroristischen Anschlag hier in Hanau mit 8 weiteren Menschen sein Leben verloren hat. Ich bin Gründungsmitglied der Bildungsinitiative Ferhat Unvar und der Projektkoordinator der Bildungsinitiative. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu erklären, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir eine Bildungsinitiative gegründet haben. Der 19. Februar hat natürlich für sehr viele Menschen hier in Hanau einiges verändert, vor allem für Angehörige, Hinterbliebene, aber auch beispielsweise für mich, ein Freund von Ferhat. Wir haben sehr viel Wut und sehr viel Trauer gespürt nach dem 19. Februar und mussten dann einen Weg finden, wie wir diese Wut und diese Trauer verarbeiten können. Und da war es uns eigentlich sehr willkommen, dass unsere Gründerin Serpil Unvar dann gesagt hat, sie möchte in Gedenken an Ferhat etwas machen und das gerne mit Freundinnen von Ferhat Unvar. Und uns war dann auch relativ schnell klar, dass wir den bildungspolitischen Weg gehen wollen, einfach durch die Erfahrungen, die Ferhat auch in seiner Schulzeit gemacht hat. Er hat von Lehrkräften teilweise sehr rassistische Beleidigungen bekommen oder wurde in eine Schublade gesteckt oder hat sehr viele Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und da war uns schnell klar, dass wir den bildungspolitischen Weg gehen wollen, weil für uns Bildung der beste Weg ist, um gegen Rassismus ankämpfen zu können. Uns ist klar, dass Rassismus diverse Formen hat und an verschiedenen Fronten bekämpft werden muss. Aber wir wollten bei jungen Menschen ansetzen und quasi Rassismus im Keim ersticken. Das heißt, bei jungen Menschen für Aufklärung sorgen, junge Menschen sensibilisieren und dann quasi zukunftsorientiert darauf hinzuarbeiten, dass es von Gesellschaft zu von Generation zu Generation immer besser werden kann. Und ja, wir machen antirassistische Bildungsarbeit und Empowerment. So das Hauptfundament unserer Arbeit sind Workshops an Schulen. Das heißt, wir gehen an Schulen immer zu zweit und klären junge Menschen zu diversen Themen rund um das Thema Rassismus, Antirassismus auf und versuchen da auch einfach eine Brücke zu schlagen. Ja, das ist so kurz und knapp das, was wir als Bildungsinitiative machen. Betroffenheit da gewesen und mir ist es auch wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die bewegt und die auch nicht aufregt, sondern die inspiriert und ein Zusammenleben einfach friedvoller macht. Dass es einfach immer noch so viel Rassismus gibt, auch vor allem in Hanau und in der Umgebung, und dass wir dagegen eigentlich gerne, ja, was machen wollen, und dass dieses Projekt so ein bisschen das nicht verkörpern soll, aber vielleicht ein bisschen helfen soll, um Menschen einen Gedankenanstoß zu geben, ein bisschen, ja, eben zum Nachdenken anzuregen. Das sind Julia und Therese. Maja, Julia und Therese sprachen mit uns am 14. Februar diesen Jahres über das Tanztheaterstück »Das Schweigen der Sterne«, ein Theaterstück mit Tanz gegen Rassismus. Im Stück geht es um die konkreten Schicksale von Menschen, die Gewalt erlebt haben. Es geht um Rassismus, um Ausgrenzung, um Ängste und Ideologien von Menschen zu verschiedenen Zeiten. Erste Impulse zum Stück gaben Texte, die während eines Online-Schreibworkshops von Schülerinnen im Jahr 2021 entstanden sind. Und aus diesen Vorlagen sind in einem längeren Prozess dann 25 Szenen entstanden, die jetzt das Stück bilden. Das Schweigen der Sterne ist also ein Gemeinschaftsprojekt, einerseits mit Jugendlichen und aber auch Erwachsenen und dann noch einer Jugendtanzgruppe. Und wir sprechen jetzt mit Therese Hauser und zwei ihrer Schülerinnen über das Stück. Also ich bin Julia, ich bin Schülerin und ich tanze bei der Therese seit ich glaube, 3 oder 4 bin. Wie alt bist du jetzt? Bin 19. Wow, das ist ja echt eine lange Zeit. Ja, das stimmt. Ich bin Maja, ich bin jetzt 18 und ich bin auch schon seit ich so 4 bin dabei. Ja, und ich gehe auch noch zur Schule aktuell. Und ich bin eben Therese und ich arbeite seit 1998 ungefähr hier. Und ja, seit über 40 Jahren bin ich Tanzpädagogin und habe meine Schülerinnen sozusagen großgezogen. Sie sind mir sehr ans Herz gewachsen, weil wir auch sehr viel Zeit miteinander verbringen. Also die gehen mindestens 2 bis 4 Stunden in der Woche zu mir zum Training und haben eine ganz tolle Ausstrahlung. Und ihr habt ja jetzt vielleicht gemeinsam, vielleicht auch eher du, Therese, vielleicht könnt ihr darauf noch eingehen, das Schweigen der Sterne entwickelt. Die Überschrift heißt Das Schweigen der Sterne, ein Theaterstück mit Tanz gegen Rassismus. Vielleicht mögt ihr unseren Hörerinnen erklären, wie ihr zu der Idee kamt und wie ihr das Stück entwickelt habt. Idee, die ist mir von Chris Goy, das ist ein Theaterpädagoge, herangetragen worden. Er hatte mir vor 3 Jahren schon oder länger, 4 Jahren davon erzählt, dass er dieses Stück gerne machen möchte. Und er war noch nicht beeinflusst jetzt von diesem Anschlag. Er hat einfach auch vorher schon gemerkt, dass es ein Thema gibt, das wichtig ist, weil er selbst sehr viel mit Rassismus zu tun hatte. Er hatte viele Leute bei sich in der Theatergruppe und ich hatte auch das Gefühl, das passt. Also ich kann mit meinen Jugendlichen sehr gut auch in einer Theaterposition sein. Wir koordinieren zusammen, aber wir trainieren jetzt nicht zusammen mit dieser Theatergruppe. Und wir verstehen uns ja über eine Ebene, die, da muss man nicht so viel reden. Das ist eine einfache Form, einfach ein Verstehen von ja, Dingen, die nicht so sichtbar sind, wie eben der Tanz, der manchmal etwas ausdrückt, was man ja auf den zweiten Blick erst sehen kann. Und es war ja eine sehr wertvolle Arbeit, einfach zu sehen, dass ich mit den Schülerinnen ein Thema erarbeiten konnte, das wir vorher so noch nicht kannten, weil wir zwar jetzt mit vielen, ich habe mit vielen Jugendlichen auch zu tun, die jetzt von einer anderen Religion kommen, aber einfach ein Thema zu finden, das uns vielleicht uns alle betrifft, weil wir in der Schule sind, weil wir im Alltag unterwegs sind und merken, dass es nicht stimmt. Und etwas aufzuführen, das gefällt uns immer. Wir sind einfach motiviert und wir trainieren eben hart dafür, dass wir über unseren Körper sprechen können. Und das Schweigen der Sterne war eine sehr schöne Geschichte, die uns poetisch erzählen lässt, was wir gerne sagen möchten, dass wir miteinander auch einfach zusammen die Sterne angucken oder das Leben begrüßen, ja, viel Freude und Anerkennung und dass es für uns kein Thema ist, miteinander zu streiten, weil es gibt immer irgendeinen Weg, den wir zusammen finden können. Ihr kommt ja aus Hanau bzw. aus der Umgebung. Was verbindet ihr denn mit dem 19. Februar? Ja, also erstmal kann man, also denke ich, ist so ein Tag, an dem auch jeder, der hier in der Nähe wohnt, weiß, was da passiert ist. Also und was er da gemacht hat oder wie derjenige selbst es mitbekommen hat. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ich weiß noch genau, wie ich es erfahren habe und dass ich es auch erst relativ spät sogar mitbekommen habe, weil ich einfach geschlafen habe. Und dann, als ich morgens aufgewacht bin, habe ich ganz viele Nachrichten gelesen. Also ich wohne nicht direkt in Hanau, ich wohne in der Umgebung. Und da habe ich dann auch nur nachts halt die Sirenen gehört, aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, weil das kann ja schon mal vorkommen. Aber als ich dann morgens die ganzen Nachrichten gelesen habe, war es auch erstmal ein Schock. Und dann bin ich in die Schule gegangen und dort wurde eigentlich tatsächlich gar nicht so viel drüber geredet, aber ich habe dann von vielen mitbekommen, also von MitschülerInnen, dass auch Verwandte tatsächlich gestorben sind. Und das hat einen dann schon getroffen, weil man, also ich persönlich kannte jetzt keines der Opfer, aber Freunde von mir halt schon. Und das nimmt einen dann schon mit, wenn man einfach sieht, dass solch eine Tat eine ganze Familie dann eigentlich zerreißt. Ihr habt es ja schon ein bisschen angeteasert, dass es in dem Stück Der Schweigende Stern auf jeden Fall, dass ihr mit Tanz vermitteln wollt. Könnt ihr kurz mal erzählen, worum es direkt in dem Stück geht und wie ist es aufgebaut? Ja, also aufgebaut ist es tatsächlich eher, ich würde sagen, komplex. Also man muss ein bisschen aufmerksam sein, weil es besteht aus vielen verschiedenen Szenen, die erstmal nicht so richtig was miteinander zu tun haben. Also das spielt auch teilweise in 1938, also Reichspogromnacht, oder auch eben einfach so Alltagsszenen, wo jetzt nicht wirklich ein Datum dabei ist, was aber im Alltag schon vorkommt, also eben wie ein rassistischer Akt sozusagen beobachtet wird oder erlebt wird. Oder auch mal aus der ganz anderen Perspektive. Also wir haben sogar den Chris, der einen Neonazi spielt, der sehr laut schreit und sehr extreme Sachen von sich gibt. Also schon sehr, ja, komplex eher. Und das Ganze wird dann auch immer wieder unterbrochen von unseren Tänzen. Und ich denke, das ist ganz gut für die Zuschauer, da ein bisschen, ja, runterzukommen und ein bisschen was anderes zu sehen und vielleicht auch diese eher krasseren Szenen zu verarbeiten, weil die sind teilweise schon sehr emotional. Und ich denke, das geht vielen so, dass sie dann eher erstmal was, ja, Künstlerisches sehen wollen und das eher gut tut. Ich hatte ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, gelesen, dass es auf Notizen oder Tagebucheinträgen auch von Schülerinnen basiert oder dass die eine Grundlage waren. Könnt ihr nochmal erzählen, wie ihr die Texte erarbeitet habt? Also die Texte, die hat der Chris mit der Maya Bula, die ja dann verstorben ist, erarbeitet. Und sie hatten das zusammengeschrieben. Also ich bin erst zu diesem Stück gekommen, als sie schon eine klare Vorlage hatten und sie mir dann auch sagen konnten, sie hätten gerne so eine Verbindung oder das sollte von der Atmosphäre her so sein. Also es war nicht von meiner Seite sehr stark, das ist erst später entwickelt worden. Also ich habe einfach versucht, dann aus diesen Geschichten, die er mir gesagt hat, zum Beispiel da über Anne Frank und den Migranten, der ertrunken ist, habe ich mir überlegt, wie kann ich etwas darstellen, was eine Verbindung auch zwischen dieser Welt, die ja nicht mehr sichtbar ist und die es auch so nicht gegeben hat, ja, dass Anne Frank einen Migranten auf hoher See trifft und sie miteinander reden und sie ja das Tagebuch geschrieben hat. Wie kann ich das schaffen, was hat es mit dem Tanz zu tun? Und da habe ich eine Idee gehabt, zum Beispiel die Mädchen, ein Mädchen tanzt auf Spitze und ein Mädchen ist der Engel, vielleicht der Todesengel und die anderen Mädchen, die sind die Freunde, die Familie, die Anne Frank begleiten und beschützen. Ja, ich wollte nur nochmal, also zu den Texten, ich glaube auch, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen auch teilweise eigene beobachtete Erfahrungen mit in die Arbeit also einbezogen haben. Also entweder ist es ihnen selbst widerfahren oder sie haben gewisse Situationen beobachtet. Also es gab auch so eine Döner-Mädels-Szene, hieß sie jetzt. Genau, und ich denke, da wurde auch viel eigen produziert. War das erste Mal für euch, dass ihr so ein Tanzstück mit Schauspiel kombiniert habt oder habt ihr das vorher schon mal gemacht? Ja, wir hatten das jetzt zum zweiten Mal gemacht. Wir hatten schon vor 5 Jahren hatten wir Tänzer im Dunkeln mit ihm aufgeführt und das war eine sehr beeindruckende Zusammenarbeit, die auch sehr gut einfach ineinander geflossen ist. Deswegen war für uns der Entschluss, das noch einmal zu machen, sehr gut, weil wir gemerkt haben, wir werden verstanden und wir können auch unsere Ideen gut einbringen und wir können miteinander ohne viele Worte ein Stück auf die Beine stellen, das bewegt. Was für eine Botschaft wollt ihr denn auf der künstlerischen Weise an das Publikum vermitteln? Was ist euch wichtig? Ja, also einmal irgendwie so Zusammenhalt. Das ist ja auch ziemlich wichtig im Theater und Tanz generell. Und wenn wir das repräsentieren auf der Bühne, dass man das an das Publikum irgendwie weitergeben kann. Und ja, natürlich, dass ein Zusammenleben mit Hass eigentlich nicht nötig ist. Das sind so die Hauptbotschaften. Ja, auch die Szenen, also wie ich ja schon gesagt habe, die berühren einfach sehr und spiegeln auch wieder, wie Menschen teilweise immer noch denken. Und ich denke, mit unserem Tanz, der dann ja immer darauf folgt, wollen wir es so ein bisschen unterstreichen auch. Also einfach die Botschaft weitertragen, die Schauspieler mit ihren Worten vermitteln, wollen wir noch mit unseren Bewegungen und Ausdruck und der Musik nochmal zeigen. Und ihr habt ja vorhin auch ganz am Anfang schon gesagt, dass, oder ich weiß nicht, ob Julia oder Maya, du das warst, dass euch der Tag auch sehr bewegt habt und hat das jetzt auch so einen Bewältigungs- und vielleicht auch Aufarbeitungsprozess in Gang gesetzt, zusammen mit noch anderen SchülerInnen dieses Stück zu machen? Ja, also in gewisser Weise schon, weil man sich ja dann automatisch nochmal mit der Thematik einfach viel mehr auseinandersetzt, weil man eben das Hintergrund, also die ganzen Hintergrundinformationen bekommt. Und mir selbst, klar, irgendwie hilft es schon beim Aufarbeiten, aber ich kann aus meiner Perspektive jetzt nicht sagen, wie das für jemanden sein muss, der halt wirklich direkt davon betroffen ist. Also ich musste noch nie Rassismus erfahren oder irgendwie Ausgrenzung, weil ich halt eine weiße, privilegierte Frau bin und dann mit so einem Problem mich nicht rumschlagen muss, aber ganz viele in unserer Gesellschaft, also werden täglich damit konfrontiert. Ja, ich glaube, gerade für diejenigen ist es dann auch nochmal eine schöne, ich will nicht sagen Hilfe, aber Unterstützung, um einfach zu sehen, ja, okay, das ist nicht okay, dass sowas passiert und wir sind aber auch nicht alleine und wir schaffen das vielleicht, wenn wir da dran zusammenarbeiten. Ja, und ich denke auch gerade dadurch, dass wir eben so privilegiert sind, ist es auch einfach, also aus meiner Sicht, nicht okay, dann wegzuschauen. Wenn man so ein Angebot bekommt, das beizutragen, das in die Welt zu tragen, dann finde ich, sollte man das eben nicht abschlagen und deswegen hat uns das Projekt, denke ich, auch sehr zugetan. Und und wir wollten uns alle auch auf jeden Fall beteiligen, um diese Botschaft weiter zu vermitteln, dass es eben Rassismus einfach nicht in diese Welt gehört und dass wir auf jeden Fall dazu beitragen müssen, das zu eliminieren. Wie kam es denn zum Kontakt zur Initiative 19. Februar Hanau? Also das hat der Chris hergestellt, weil er natürlich auch gerne einfach Menschen, Angehörige sprechen möchte, um zu verstehen, wie er etwas ausdrücken kann, weil er hat auch gemeint, es müsste unbedingt rein, weil es hat ja auch etwas bei ihm ausgelöst, dass er einfach gemerkt hat, wir dürfen nicht wegschauen. Wenn wir einen Platz haben, dann im Theater, dass wir sagen, so, jetzt schaut hin. Wir haben als Tanzgruppe hatten wir jetzt keinen Zugang zu den Leuten, aber natürlich sind, glaube ich, welche da gewesen, als wir das aufgeführt haben. Wir waren ja Ende September war die Premiere und dann hatten wir 8 Aufführungen. Ich glaube, da waren dann einige da und haben dann erzählt, dass es ihnen sehr gut gefallen hat und dass sie sich gut verstanden fühlen. Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, wie das so aufgenommen wurde, ob ihr da schon Rückmeldungen bekommen habt, vielleicht sowohl aus der Gesellschaft, vielleicht auch aus der Schule. Genau, was da so an Feedback kam, an Reaktionen. So generell kam als Feedback schon, dass es erstmal heftig war anzusehen. Also es war auch ziemlich lang. Ich glaube, 1,5 Stunden ging das gesamte Stück. Und das ist dann erstmal schon anstrengend, wenn man damit dann durchgehend konfrontiert wird und das sonst eigentlich nicht so wirklich kennt. Und dann braucht man auch mal was zum Durchatmen, aber so als Gesamtrückmeldung haben wir schon bekommen, dass es auf jeden Fall einem, sag ich mal, die Augen geöffnet hat oder augenöffnend war und auch mit dem Tanz dann gerade nochmal das Ganze abgerundet hat. Ja, und wir hatten es auch nochmal also in der Schule aufgeführt. Konnte man dann auch schon auf der Bühne sehen, dass die Schüler von Szene zu Szene eigentlich aufmerksamer wurden, auch gerade während den Tänzen dann aufgeatmet haben. Also das hat man von der Bühne aus ganz gut erkennen können, weil man da was relativ hell im Raum. Und also nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ihr seid ja quasi eine feste Tanzgruppe und die Kinder und Jugendlichen, die bei dem Schauspielpart mitgemacht haben, war das quasi auch schon eine feste Schauspielgruppe oder haben die sich für das Projekt gefunden? Nee, also die bestehen schon. Das ist das Jugendtheater Wachenbuchen. Aber die Gruppe, die sich jetzt für das Projekt gefunden hat, ich denke schon, dass sie spezifisch bei dem Stück dabei sein wollten. Also das kann man sich natürlich dann noch aussuchen, wo man sich beteiligen möchte. Aber die Gruppe an sich existiert schon. Ich habe schon erzählt, dass ihr das Stück aufgeführt habt. Aber in Zukunft werdet ihr das ja weiterhin aufführen. Wie sind da die Termine und wo kann man euch da sehen? Also ein Termin ist auf jeden Fall noch, also am 10.3. um 19.30 Uhr in der Hanauer Johanneskirche. Dann nochmal am 29.3. ist es dann in Bruchköbel im Stadthaus. Wenn jetzt unsere Hörerinnen sich noch weiter informieren möchten, wo können sie dann weitere Informationen über das Stück, über zum Beispiel auch das Tanzstudio dann erfahren? Ja, meine Website ist www.thereshauser.de. Alles klar. Vielleicht könnt ihr einfach zum Abschluss, ihr habt das ja schon am Anfang angeklungen, mit sehr schönen Worten sagen, so was ist eure Motivation, euch mit Tanz auszudrücken und eben auch in diesem Stück euch mit Tanz diesem schweren Thema nähern. Natürlich ein Thema, das hier in der Stadt und in der Schule auch ganz wichtig ist und wir reden darüber und jetzt, wo sich das zum dritten Mal jährt, hat es natürlich auch nochmal eine Gänsehaut einfach, weil wir uns an diese Zeit erinnern, die für uns alle sehr dramatisch war, weil das zusammen halt mit einer sehr großen Beschränkung auch war mit dieser Corona-Zeit, wo wir in Gedanken mehr gelebt haben. Wir durften ja auch nicht tanzen, wir durften nur unsere Gedanken teilen, weil Tanzen hilft uns eigentlich, damit besser klarzukommen, auszudrücken. Ja, also ich denke, mit Tanz ist einfach sehr viel möglich. Ich kann praktisch machen, was ich möchte, wenn ich tanze. Ich kann mir alles Mögliche ausdenken und ich finde, das kann man auch immer gut auf Themen beziehen. Also auch die Musikauswahl spielt ja eine große Rolle und da kann man einfach sehr divers rangehen und gerade auf Themen bezogen, die sehr emotional sind, das Tanzen einfach das Ganze sehr gut ausdrücken kann. Eben durch diese Emotionalität, wenn man das auch selbst mit reinbringt, dann wirkt es einfach nochmal ganz anders und wenn man das selbst auch so fühlt, dann ja, drückt man das nochmal sehr viel deutlicher aus. Ich denke, das macht jedem von uns Spaß und bringt uns Freude und wir können uns dadurch einfach gut ausdrücken. Vielen Dank für die ganzen Informationen und für das Interview und für eure Zeit. Wollt ihr noch was hinzufügen? Also ich denke, wir wollen trotzdem hervorheben, dass es immer noch ein sehr wichtiges Thema ist. Also deswegen machen wir auch das Projekt jetzt immer noch, auch wenn es jetzt eben schon 3 Jahre her ist, was echt nicht eine lange Zeit ist, und dass wir eben da auch nochmal ja, sagen könnten, dass es einfach immer noch so viel Rassismus gibt, auch vor allem in Hanau und in der Umgebung, und dass wir dagegen eigentlich gerne ja, was machen wollen und dass dieses Projekt so ein bisschen das nicht verkörpern soll, aber vielleicht ein bisschen helfen soll, um Menschen einen Gedankenanstoß zu geben. Ein bisschen, ja, eben zum Nachdenken anzuregen. Therese, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Das Schweigen der Sterne hat uns alle zusammengeschweißt. Es hat uns vor Augen geführt, wie wichtig es ist, ein Miteinander zu leben. Egal, welche Hautfarbe jemand hat. Ich habe die ermordeten Menschen vom 19.02.20 nicht persönlich gekannt, aber bestimmt waren sie ganz wunderbare Menschen, die viel Liebe, Freude und Hoffnung in die Familien gebracht haben. Ich hoffe sehr, dass die Angehörigen Trost und Zuversicht wiederfinden mögen. Dann bedanke ich mich auch nochmal für eure Gedanken und eure Zeit. Und ja, hoffe, dass ihr noch eine schöne letzte 2 Aufführungen habt. Und ja, euch alles Gute. Naja, und ja, ihr beiden auch euren Weg so weitergeht. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Das waren Maja, Julia und ihre Tanzlehrerin und Theaterpädagogin Therese Hauser im Interview mit Nico und mir am 14. Februar 2023. Mehr Informationen findet ihr auf therese.hauser.de. Die Sprecherin der Initiative 19. Februar Hanau. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Solidarität erfahren und haben gesehen, dass sich einfach Menschen aus ganz vielen unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Gruppen, sich unseren Forderungen anschließen. Die Forderung nach Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Das zeigt uns einfach auch nochmal, dass diese Forderungen in ganz vielen unterschiedlichen Orten sichtbar werden, sichtbar gemacht werden, ja, aufgrund von der Solidarität, die wir erfahren, aufgrund dessen, dass ganz viele Gruppen vor Ort, in ihren Städten, in ihren Unis oder auf der Straße eben diese Aktionen vorbereiten und sich daran beteiligen. Diese Solidarität gibt natürlich auch Kraft nach Hanau. Es gibt total viel Kraft, wenn auch Betroffene sehen, wenn wir von hier aus sehen, wie viele Menschen sich an dem Tag auch daran beteiligen. Und das ist auch nicht nur der 19. Wir haben jahrelang viel Solidarität erfahren. Es darf nicht bei dem Jahrestag bleiben. Wir erinnern nicht nur an die 9 Opfer, sondern diese Erinnerung soll zur Veränderung führen. Wir erinnern nicht an die Vergangenheit, sondern wir erinnern, um die Zukunft anders zu gestalten. Und da brauchen wir die Solidarität. Thank you. Hallo, zurück im Studio. Ihr habt es im Hintergrund gerade schon ein bisschen gehört. Wir schalten jetzt live nach Hanau. Da ist Maike vor Ort und kann uns vielleicht ein bisschen erzählen, was passiert gerade in Hanau? Wie fühlt es sich für dich an? Hallo, genau. Ich bin gerade auf der Kundgebung in Hanau und im Hintergrund hört man auch ein bisschen schon die Redebeiträge, die hier gerade auf der Bühne stattfinden. Gleich wird es noch eine Demonstration geben. Der Marktplatz ist relativ voll von vielen Menschen. Es wurden Schilder verteilt mit den Gesichtern der ermordeten Menschen. Es wurden alle Menschen aufgefordert, sich Schilder zu nehmen und die Schilder auch hochzuhalten. Es sind Redebeiträge von Angehörigen der Opfer. Es war ein Redebeitrag von der Bildungsinitiative Fair hat Unwahr. Und es werden nach wie vor die Verhältnisse und die fehlende Aufklärung angeprangert in Bezug auf die rassistischen Morde. Die Angehörigen sprechen weiter davon, dass sie immer noch nicht richtig trauern können, weil die Aufklärungsarbeit einfach nicht genug voranschreitet, dass sie zu viel selber machen müssen. Nach wie vor stehen Vorwürfe gegenüber den Behörden und den Institutionen, auch der Hanauer Polizei, schwer im Raum. Und es wird natürlich auch an die Opfer erinnert und die Namen gemeinsam ausgesprochen. Und was wird in den nächsten Stunden noch passieren? Es wird, denke ich, noch eine Demonstration geben und gerade werden wieder die Namen gemeinsam gesprochen. Es gab eben schon ein Gedicht auch, was noch aufgesagt wurde. Genau, und der Marktplatz füllt sich nach wie vor auch weiterhin ein bisschen. Also es hat um 16 Uhr gerade erst angefangen. Ja. Dann vielen, vielen Dank dir und euch noch eine gute Kundgebung und solidarische Grüße nach Hanau. Vielen Dank für deine Zeit. Danke sehr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sind zurück im Studio und auch schon wieder am Schluss unserer Sendung angelangt. Ihr habt nochmal ein Schnipsel von Radio Korax gehört, wo die ganze Solidarität und die ganze Erinnerungskultur, die auch mit Say Their Names ganz stark gemacht wurde, thematisiert wurde. Und die angesprochene Solidarität zeigt sich, denke ich, auch in der Reichhaltigkeit der Aktionen. Wir haben gezählt, dass in 89 Städten heute und in den letzten zwei Tagen Gedenkaktionen veranstaltet wurden. Wir haben gerade kurz nach Hanau gelauscht und auch in Dresden findet dann gleich im Anschluss an die Sendung 18 Uhr eine Kundgebung auf dem George-Gormondai-Platz statt. Und ja, ich denke, das Thema Hanau zeigt uns mal wieder, dass Rassismus nichts ist, was irgendwie weit weg ist, sondern Rassismus entsteht in der Mitte der Gesellschaft, entsteht auch in uns und ist nicht abgespalten von uns, sondern zeigt uns auch, dass wir immer wieder unsere eigenen Rassismen und Diskriminierungsmuster reflektieren müssen, dass wir laut sein müssen und Haltung zeigen müssen, wenn wir Diskriminierung begegnen und dass wir vor allem auch von Rassismus betroffenen Menschen zuhören müssen. Wir haben das auch in dem Interview mit Al Yildiriz gehört. Die Rassismuserfahrungen, die Menschen bis zu diesem Tag schon gemacht haben, ist so viel größer als diese Tat an sich, das Attentat. Und was die Familienangehörigen auch danach noch erleben mussten an staatlicher Gewalt, auch der Umgang mit den Medien, der wieder alten rassistischen Mustern gefolgt ist. All das zeigt uns, dass diese Ideologie der Abgrenzung und Ausgrenzung auch nach 3 Jahren noch mehr als aktuell ist und eben auch lebensfeindlich ist. Was wir auch sehen, ist, dass die staatliche Aufarbeitung ein Witz war, wie beispielsweise auch bei dem Mord an Uri Jalloh haben die Angehörigen und die Initiative selbst diese Gutachten in Auftrag gegeben und das immer wieder gepusht, dass diese Aufarbeitung überhaupt passiert. Es macht uns aber auch Mut, neben all diesen schlimmen Dingen und all diesem negativen Blick auf was sich verändert hat und was vielleicht nicht, macht es trotzdem auch Mut zu sehen, was möglich ist, wenn sich Menschen zusammentun und was auch sowohl kulturell als auch auf einer politischen, als auch auf einer Bildungsebene eben entstanden ist und auch noch weiter entstehen wird. Damit möchten wir schließen die Februarsendung des Anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Ihr könnt uns nachhören auf a-dresden.org oder auf freie-radios.net. Wir wünschen euch einen guten restlichen Februar und hören uns wieder im März. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.